Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Die Wikinger. Leif Erikson und die wilden Nordmänner. Ein Feature von Theresia Singer und Alexander Emmerich. Paris, 24. November 885. Ein kalter Winterwind fegt durch die Stadt, die auf einer Insel mitten in der Seine thront. In den Häusern brennen die offenen Feuer. Eine wohlige Wärme durchzieht die Räume. Die Bewohner fühlen sich sicher. Eine gewaltige hohe Mauer umgibt wie eine Festung ihre Stadt. Lediglich zwei Brücken überqueren von der Insel den Fluss Seine. Auf der einen Seite führt eine ans nördliche Ufer, auf der entgegengesetzten Seite erreicht man das südliche Ufer. An jedem Ende der Brücken recken sich Türme in die Höhe, besetzt mit bewaffneten Männern. Zudem schweben die Brücken so niedrig über den Wassern der Seine, dass kein großes Schiff unter ihnen hindurchfahren kann. Es ist eindeutig, Paris ist die sicherste Stadt im Frankenland. Absolut uneinnehmbar. Die Zeiten sind hart für die Menschen im frühen Mittelalter. Vollkommen ungeschützt liegen Gehöfte und Dörfer auf dem Land. Überfälle von umherstreifenden Horden sind an der Tagesordnung. Nur notdürftig kann man sich verteidigen. Doch besser ist es, die Flucht anzutreten, um sein eigenes Leben zu retten. Aus dieser Gefahr heraus bilden sich Städte gerne an Flüssen. Günstigenfalls ist die Siedlung dann an drei Seiten vom Wasser umgeben. Nur eine Seite öffnet sich dem Land, von dem die Überfälle kommen. Paris ist sogar von allen Seiten vom Wasser umgeben. Das Wasser bietet Schutz. Bis vor kurzem jedenfalls. Seit dem Jahr 793 verbreitet eine Horde Angst und Schrecken in ganz Europa. Die Wikinger. Sie sind die mutigsten Seemänner, die die Geschichte je gesehen hat. Sie beherrschen die nördlichen Meere, die Ost- und die Nordsee, überfallen Häfen, Dörfer und Städte, plündern die Küsten Westeuropas. Sie gehen auf Viking. So nennen die Männer aus den Fjorden Skandinaviens es, wenn sie brandschatzend auf große Beutefahrt gehen. Dabei haben sie einen entscheidenden Vorteil. Große, schnelle Schiffe. Drachenschiffe, mit denen sie ohne Vorwarnung aus dem Nichts auftauchen und rauben, was ihnen kostbar erscheint. Die Drachenschiffe der Nordmänner sind die Grundlage für ihre erfolgreichen Beutezüge. Es sind offene Segelboote mit hochgezogenem Bug und Heck. Den Bug ziert meist ein furchteinflößender Drachenkopf. Das Segel ist leuchtend rot oder gestreift. Größere Kriegsschiffe sind über 30 Meter lang, relativ schmal und haben einen Tiefgang von nur 80 Zentimetern. Durch ihre elegante Konstruktionsform lassen sie sich auch bei stürmischem Wetter einfach und leicht manövrieren. Wenn es einmal keinen Wind gibt, können die Wikinger zum Riemen greifen. Mehr als 60 Mann haben Platz an Bord und rudern mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 12 Knoten über das Wasser. Sie fliegen förmlich dahin. Vorne am Bug stehen die tapfersten, kampferprobtesten Männer, die Berserker. Raue, finstere Gesellen mit nacktem Oberkörper oder eingehüllt in Wolfspelz, die Bart und Kopfhaar nicht pflegen dürfen und so den furchteinflößenden Eindruck der Wikinger vollkommen machen. Ein Zeitzeuge. Gleich darauf kam ein zweites Schiff heraus. Und auf ihm waren zwei Berserker und alle beide hießen Hauk. Sie heulten wie Hunde, bissen in die Schildränder und schritten barfuß durch brennendes Feuer. Und noch eine Besonderheit haben die genialen Schiffe. Der fast 10 Meter hohe Mast, der das riesige Segel trägt, lässt sich umklappen. Und damit sind für die nordischen Kämpfer auch Brücken kein Hindernis. Dies alles wissen die Bewohner von Paris. Schließlich ziehen die Horden seit über 100 Jahren von den nordischen Ufern zu ihren Plünderungen aus. Bereits vor 40 Jahren überfiel eine kleine Horde die Inselstadt. Doch, dass die Wikinger noch einmal nach Paris fahren, das ist unmöglich. Das würden sie nicht noch einmal wagen. Die Seine ist ein gefährlicher Strom mit vielen bedrohlichen Strudeln. Lebensgefährlich, wenn man sich nicht auskennt. Natürlich sind die Menschen von Paris vertraut mit all den Schreckensberichten. Von den Plünderungen der englischen Klöster, den Raubzügen an der Küste des Frankenlandes, das sich von den Pyrenäen bis zur Elbe erstreckt, den Fahrten bis ins Mittelmeer, den Überfällen auf Gotteshäuser, Dörfer und Burgen. Bald dringen die Wikinger mit ihren Booten auch ins Landesinnere vor. Über den Rhein, die Loire, die Schelde erreichen sie Brabant, Lüttich, Aachen, Köln, Andernach, Prüm und Trier, später Duisburg und Xanten. Und überall hinterlassen sie verbrannte Häuser, Kirchen und Klöster. Um diese Zeit steckten Seeräuber Köln und Trier in Brand. Den Palast zu Aachen machten sie zu einem Stalle für ihre Pferde. Doch wozu noch mehr Einzelnes? Städte wurden samt den Bürgern, Bischöfe samt ihren ganzen Herden dem Untergange geweiht und berühmte Kirchen samt den Gläubigen den Flammen übergeben. Der Himmel glüht tiefrot von den Feuern und an den Rauchsäulen erkennt man, die Wikinger waren da. Schonungslos gehen sie vor. Denn die Wikinger wollen zunächst kein Land erobern, um es danach zu besiedeln. Sie lassen verbrannte Erde und verbrannte Städte zurück. Denn sie wollen nur eins: Gold, Silber, Edelsteine und Sklaven. Wer von den Nordmännern gefangen genommen wird, hat Glück, wenn er sofort gegen Gold freigekauft wird. Wenn kein reicher Verwandter ihn so erlösen kann, erwartet ihn der Transport zu den Sklavenmärkten Europas. Niemanden verschonen die Wikinger, weder Frauen noch Kinder. Bis nach Byzanz und in die arabischen Kalifate wird die lebende Fracht verkauft. Auch dieser Umstand trägt dazu bei, dass ganz Europa in Angst und Schrecken vor den Wikingern lebt. Doch in Paris bleibt man gelassen. Die Stadt ist durch ihre hohe Mauer mit den Zinnen bestens geschützt. Nach dem Raubüberfall vor über 40 Jahren wurde an den jeweiligen Enden der zwei Brücken je ein gewaltiger Wehrturm gebaut. Nur einer der vier Türme ist noch nicht ganz vollendet. Doch das scheint kein Problem zu sein, denn die Wikinger müssen erst mal die Seine bezwingen. Was die Pariser nicht wissen, die Wikinger haben dazugelernt. Immer wieder sind sie die Seine hinaufgefahren und immer besser haben sie die Tücken des Flusses kennengelernt. Und noch etwas Entscheidendes ist hinzugekommen. Die Zahl ihrer Schiffe steigt. Die unzählbare Zahl der Nordmannen wächst an. Allenthalben geschehen Massaker an Christen, Plünderungen, Verwüstungen und Brandschatzungen. Zu welchen Städten sie auch kommen, sie werden erobert. Niemand widersteht. Bordeaux, Périgord, Saintes, Limoges, Angoulême und Toulouse werden eingenommen. Auf gleiche Weise werden Angers, Tours und Orléans zugrunde gerichtet. Im Juli 885 ist es dann soweit. Die Wikinger brennen die Stadt Rouen nieder. Nun sind sie auf dem Weg nach Paris. Am 24. November 885 steht der junge Mönch Abbo von Saint-Germain-des-Prés auf dem Wehrturm der Brücke zum Südufer und sieht das Unfassbare. Eine kaum zu glaubende Anzahl an Booten kommt die Seine hinaufgefahren. Ungläubig notiert er ihre Zahl. 20, 30, 50. Unglaublich. Immer mehr Boote rudern die Seine hinauf. 100, 200? Oh mein Gott, das müssen 500 Boote sein. Der Herr im Himmel möge uns gnädig sein. Auf 4 Kilometer Länge, so schätzt der entsetzte Mönch, bedecken die hölzernen Boote das Wasser des Flusses. Ein nie dagewesenes Heer von Zehntausenden Wikingern hat nur ein Ziel, die Stadt Paris zu berauben und anschließend dem Erdboden gleichzumachen. Dann ist der Weg frei zu den noch wohlhabenderen Städten flussaufwärts. Wenn das Bollwerk Paris fällt, warten unbeschreibliche Reichtümer auf sie. Und so fahren die Krieger mit ihren schnellen Booten auf die Stadt zu, bewaffnet bis zu den Zähnen, ein unheimliches Gebrüll ausstoßend. Ihr Ziel, der unvollendete Turm der nördlichen Brücke. In ihre Boote springend ruderten die Dänen auf den Turm zu und begannen, Steine gegen ihn zu schleudern und ihn mit Pfeilen zu durchlöchern. In der Stadt herrschte Aufruhr, die Angst der Menschen wuchs. Die Brücken schwankten, alles eilte herbei, um den Turm zu verteidigen. Für viele waren es die letzten Augenblicke ihres Lebens. Aber andere teilten bittere Wunden aus und zwangen die Dänen zurückzuweichen, ihre zahlreichen toten Gefolgsleute mit sich nehmend. Den ganzen Tag dauert der Kampf um Paris. 200 Männer verteidigen den Turm, die übrigen Bewohner die alte Stadtmauer, bis endlich in der Abenddämmerung die Wikinger abziehen. Doch sie werden wiederkommen. Während der auf der Schlacht folgenden Nacht wurde eine hölzerne Wand um den unvollendeten Turm aufgebaut, doppelt so hoch wie der alte Turm. So erblickten ihn bei Sonnenaufgang die Dänen. Schnell verwickelten sie sich in einen fürchterlichen Kampf mit den Getreuen. Pfeile flogen kreuz und quer durch die Luft. Blut quoll und floss aus vielen Wunden. Speere, Steine, Wurfspieße wurden geschleudert von Ballisten und Katapulten. Nichts war zu sehen zwischen Himmel und Erde als diese Geschosse. Unter den vielen Pfeilen ächzte der in der Nacht gebaute Turm schwer. Angst ergriff die Stadt, Schreie überall. Kampfhörner hallten durch die Gassen, um jedermann aufzufordern, den erschütterten Turm zu verteidigen. Graf Odo von Paris, dem der Mönch Abbot von Saint-Germain-des-Prés wahres Heldentum bescheinigt, lässt einen Ofen heranschaffen. Auf ihm kocht er eine Flüssigkeit aus Öl, Wachs und Pech und gießt sie auf die Wikinger, die unterhalb des Turms die Mauern mit Spitzhacken bearbeiten, hinab. Die heiße Flüssigkeit brachte die Haare der Dänen zum Brennen und ihre Schädel zum Platzen. Und wieder ziehen die Wikinger ab. Jetzt errichten sie Lager an den Ufern der Seine, bereiten den Bau von größeren Katapulten vor. Dieser Kampf wird lange dauern. Immer wieder rennen die Krieger in ihren Booten in den kommenden Wochen und Monaten gegen die Türme an, versuchen sie niederzubrennen, flößen den Menschen Furcht ein mit riesigem Getöse, indem sie mit ihren Schwertern gegen die Schilde schlagen. Das Donnern von tausenden Wikingerschilden hallt dröhnend über die Seine. Die Kampfausrüstung eines jeden Wikingers besteht aus einem geschmiedeten Schwert mit Schild sowie aus einem Bogen mit mindestens 20 Pfeilern im Köcher. Speere, die die Krieger ebenfalls zum Kämpfen verwenden, befinden sich an Bord des Schiffes und zwar in großer Zahl. Denn wenn man einmal einen Speer schleudert, so ist der natürlich meist für immer weg. Von einigen besonders draufgängerischen Wikingern heißt es gar, dass sie während des Kampfes mit beiden Händen Speere auf ihre Feinde schleudern. Neben Speer und Schwert, den wichtigsten Waffen des Wikingers, gibt es noch die Streitaxt und das Messer. Der besondere Stolz eines Kriegers ist jedoch sein Schwert. Häufig geben die Krieger ihren Schwertern sogar Namen wie Blutschwelger, Wundenflamme, Fußbeißer, oder Hehl, tot. Zur Verteidigung dient ein meist rundes, bis zu einem Meter hohes Schild aus Holz mit einem eisernen, buckelförmigen Beschlag in der Mitte. Schützende Kettenhemden oder Helme aus Metall besitzen nur wohlhabende Wikinger. Aber die Wikinger sind erfinderisch. Während sie Paris belagern, bauen sie Schutzschirme. Sie spannen Tierfelle auf Rahmen und halten sie über ihre Köpfe. Drei Männern bietet so ein Schirm Schutz vor herabfallenden Pfeilen. Doch alles, was die Wikinger auch versuchen, um Paris einzunehmen, führt nicht zum Ziel. Die Stadt und die Brücken halten ihren Angriffen stand. Monat um Monat vergeht. Ein Angriff folgt auf den anderen. Dann wieder Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Einwohner von Paris hoffen und bangen. Sie warten auf die Unterstützung ihres Kaisers. Längst hat er von der Belagerung der Stadt gehört. Wann wird er ihnen endlich beistehen? Doch Kaiser Karl, genannt der Dicke, zögert und macht seinem Ruf alle Ehre. Er gilt als schwach, feige und überfordert. Doch er ist die einzige Hoffnung der eingeschlossenen Bewohner. Nur sein großes Heer könnte die Wikinger besiegen. Sie werden also auf ihn warten und weiterhin standhaft ihr Paris verteidigen. Mit List und mit Wagemut. Dann geschieht etwas Unfassbares. Der junge Mönch Abbo von Saint-Germain-des-Prés wird in der Morgendämmerung von lauten Rufen, Verzweiflungsschreien, von Krachen und Bersten von Holz geweckt. Er eilt den Bewohnern nach, die zur südlichen Brücke der Stadt eilen. Voller Entsetzen und Verzweiflung erkennt er. In der Stille der Nacht schwoll die Seine an und trug die halbe Brücke fort. Was Tausende von Wikingern über Wochen nicht geschafft haben, schafft die Natur. Ein Hochwasser der Seine reißt den kompletten mittleren Teil der hölzernen Südbrücke mit sich. Nun ist das Bollwerk gebrochen. Die Wikinger stürmen den nun isolierten Wehrturm am Südufer und zünden ihn an. Dann nehmen sie das Hinterland in Besitz und Abbo muss mit ansehen, wie sein Kloster Saint-Germain-des-Prés als Lager und Viehstall missbraucht wird. Paris und seine Bewohner können nun nur noch über die Nordbrücke versorgt werden. Sie sind fast eingeschlossen in ihren eigenen Mauern. Sie hungern, Krankheiten breiten sich aus. Eine Seuche rafft so viele Menschen dahin, dass man nicht mehr weiß, wo man sie auf der Insel begraben soll. Wieder und wieder kommt es zu Gefechten. Die Lage wird immer dramatischer und Hilfe scheint nicht zu kommen. 24. Oktober 886. 11 Monate Belagerung liegen hinter der Stadt. Und plötzlich ist er da. Kaiser Karl, an den niemand mehr geglaubt hat, mit einem gewaltigen Heer. Jetzt endlich werden die zu Hilfe gerufenen die Nordmänner in die Flucht schlagen können, ihnen die Stirn bieten, in den Kampf ziehen. Es geht um das Schicksal von Paris. Doch Karl der Dicke zögert, zaudert. Fassungslos müssen die Einwohner von Paris zusehen, wie Kaiser Karl mit seinem mächtigen Heer nichts tut. Karl ist wieder einmal überfordert und bietet den Wikingern, gegen die die Pariser so tapfer gekämpft haben, einen Handel an. Die Nordmänner sollen zusichern, das Frankenland zu verlassen. Allerdings erst, nachdem ihnen die freie Fahrt flussaufwärts ins Hinterland der Franken gewährt wird und sie bei der Rückkehr von ihrer Beutefahrt die unglaubliche Summe von 700 Pfund Silber erhalten werden. Die Einwohner von Paris sind entsetzt. Was sie 11 Monate lang verhindert haben, dass die Wikinger sich tiefer ins Frankenland hinein bewegen können, das erlaubt ihr Kaiser, ihr Beschützer den Feinden, ohne auch nur einmal das Schwert gegen sie zu heben. Ein schmachvolles Ende dieses Kampfes. Eine Schande. Ohnmächtig müssen die Pariser die frohlockenden Wikinger ziehen lassen. Wenige Monate später kehren sie von ihren Plünderungen zurück und erhalten die vereinbarte Menge Silber. Noch über 2 Jahre plündern die Wikinger das Hinterland von Paris bis zur Mündung der Seine. Dann endlich ziehen sie davon und hinterlassen ausgeblutetes Land. Erst Jahrzehnte später wird ein Heer von Nordmännern unter Rollo, dem Wikingerführer, zurückkommen, das Mündungsgebiet der Seine erobern und sich hier endgültig niederlassen. Unter Karl III. Begründen sie das Herzogtum der Normandie und sichern ihrem Kaiser den Schutz des Landes vor allen Eindringlingen. Auch vor ihren eigenen wilden Wikingerbrüdern. Bis ins 11. Jahrhundert hinein verbreiten die Horden aus dem Norden Angst und Schrecken. Ihre Raubzüge beginnen am 8. Juni 793 mit dem Überfall auf die englische Klosterinsel Lindisfarne. Seitdem ist kein Küstenort vor ihnen mehr sicher. Warum können die Wikinger so lange eine Übermacht darstellen? Wieso schaffen sie es, bis ins Mittelmeer zu fahren und sogar Siedlungen in Nordafrika zu überfallen? Was macht sie so stark, dass Kaiser und Könige vor ihnen kapitulieren? Die Antwort ist ganz einfach. Die Heimat des Wikingervolks ist das heutige Skandinavien, fast völlig vom Meer umschlossen und mit einem zerklüfteten Hinterland, das schwer mit Pferd und Wagen überquert werden kann. So entwickelt sich schon früh das Handwerk der Schiffsbaukunst. Die Wikinger sind begnadete Schiffsbauer. Keinem anderen Volk ist es bisher gelungen, so ungemein schnelle Schiffe zu bauen. Die Wikinger an diesen Schiffen, die sind so schnell auf der Bildfläche erschienen, dass sich die Überfallenen überhaupt gar nicht von ihrem Schreck erholen konnten und sich nicht zur Wehr setzen konnten. Dann wurden sie ausgeraubt, dann brannte die Stadt und die Wikinger waren schon wieder auf ihren schnellen Schiffen unterwegs, bevor überhaupt die Reiterei aufsitzen konnte und versuchen konnte, sie an Land zu verfolgen. Ute Drews ist Leiterin des Wikingermuseums Haithabu vor den Toren Schleswigs in Norddeutschland. Sie befasst sich seit Jahrzehnten mit der Wikingerzeit, mit der Lebensweise dieser Menschen im frühen Mittelalter und kann sich vorstellen, was ausschlaggebend war für die erste Viking-Tour der Nordmänner. Ich würde das eigentlich so betrachten, dass im Grunde genommen menschliche Urtriebe, die vielleicht sogar bei jedem von uns vorhanden sind, ganz ausschlaggebend sind. Das ist Abenteuergeist und Fernweh. Und wenn man sich vorstellt, dass die Wikinger die ersten sind, die im Norden Skandinaviens in der Lage sind, seegehende Schiffe zu bauen, dann haben die ja auch als Erste so richtig die Möglichkeit, das auszuleben, zu gucken, was ist auf der anderen Seite des Meeres. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, wir wissen das ja heute alles, weil wir immer auf Karten gucken können, wir können den Atlas aufschlagen, die Welt ist ja bekannt. Den Wikingern zu dieser Zeit ist die Welt ja gar nicht bekannt. Sie sehen nur, dass da das große Meer ist. Und sie wollen gerne wissen, was auf der anderen Seite ist. Voller Abenteuergeist setzen sie sich in ihre Schiffe und segeln los und sind neugierig. Und dann kommen sie an anderen Ufern an und sehen, da gibt es Dinge, die kennen sie aus ihrer Welt überhaupt nicht. Zum Beispiel in Lindisfarne sehen sie ein wunderschönes großes Klostergebäude. Das ist eine Architektur, die haben sie vorher so nicht gekannt. Und sie entdecken, dass es dort sehr viele Schätze gibt. Gold und Silber, Edelsteine, kostbare Vortragekreuze mit Edelsteinen verziert, Bücher. Ob sie wissen, dass man diese Dinge Bücher nennt, das möchte ich sogar bezweifeln, die aber kostbar eingebunden sind in hölzernen Deckeln, die mit Leder bespannt sind und mit Edelsteinen verziert sind. Das ist etwas, das haben sie vorher so nicht gesehen und das möchten sie gerne haben. Und so entstehen diese Beutefahrten und Raubzeuge der Wikinger. Der Wunsch nach Abenteuer und nach irdischen Gütern. Der Abenteuerdrang lässt sich ausleben dank der aufsehenerregenden Drachenboote, die die geschickten Baumeister mit einfachen Mitteln herstellen können. Der lange Kiel, das Rückgrat des Schiffes, wird aus einem geraden Baum mit der Axt herausgeschlagen. Aus Stämmen, die natürlich krumm gewachsen sind, werden die Steven vorne und hinten an den Kiel angesetzt. So entsteht die typische symmetrische, also spiegelgleiche Form des Schiffes. Der Vorteil? Die Ruderer können extrem schnell die Richtung ändern. Eben noch nach vorn ans Ufer gesegelt und angelandet, können die Wikinger nach dem Überfall mit ihrer Beute blitzschnell die Flucht antreten und quasi rückwärts rudern und das Weite suchen. Die extrem dünnen Planken des Schiffes werden mit Tierhaar, das mit Pech bestrichen wird, abgedichtet, bevor sie mit Eisennägeln und Plättchen wie Dachschindeln überlappend vernietet werden. Der hohe Mast, der das Segel trägt, sitzt in der Vertiefung eines Balkens, ist aber nicht mit dem Schiffsrumpf verbunden, sodass er schnell umgelegt werden kann. Ein großer Vorteil bei schwerer See und niedrigen Brücken. Damit man auch bei Flaute vorwärts kommen kann, hat das Schiff Sitzbalken für die kräftigen Kerle, die die in der Bordwand eingelassenen Riemen zur Fortbewegung ins Wasser tauchen. Ein Hinweis für alle Landratten. Ein Ruder ist zur Steuerung eines Schiffes vorgesehen. Der Riemen ist ein langer Holm mit einem Blatt am Ende, der für die schnelle Fortbewegung im Wasser sorgt. Das Segel wird aus mehreren Bahnen Wolltüchern genäht und mit Hilfe von Wachs oder Tierfetten wetterfest gemacht. Außerdem ist es bunt gefärbt, oft rot oder rot-weiß, damit sie schon von Weitem als Drachenboote erkennbar sind. Die Taue für das Segel werden aus Pferdehaar gedreht. Manchmal verwendet man auch Bast oder Streifen von Walross- und Seehundhaut. Sollen Mannschaft oder Fracht geschützt werden, werden kleine Zelte über dem Schiffsrumpf aufgebaut. Unter diesen Zeltdächern ruht die Mannschaft, auch bei Nacht, wenn sie nicht an Land einen Schlafplatz errichten kann. Besonders prunkvolle Schiffe werden mit in das Holz eingeritzten Mustern verziert. Ein prächtiger, geschnitzter Drachenkopf, der manchmal sogar vergoldet wird, schmückt vorne den Bug. Stolz können die Nordmänner auf ihre Schiffe sein, die ohne irgendeine Zeichnung entstehen. Robuste, hochseetüchtige und dennoch leichte Fahrzeuge, die sich in Wind und Wellen schmiegen. Es gibt vor allen Dingen zwei große Schiffstypen. Das ist das Kriegsschiff und das Handelsschiff. Das Kriegsschiff ist in der Regel ein ganz schlankes, elegant gebautes Schiff, bei dem es vor allen Dingen darauf ankommt, dass man möglichst viele Krieger von dem einen Ort zum anderen bringen kann. In Haithabu gibt es ein Kriegsschiff, das ist 30,9 Meter lang. Das ist so schlank und schnell gebaut und darin können über 60 starke Kerls in Windeseile sich aufs Wasser begeben. Sie segeln damit, aber wenn es drauf ankommt, dann nehmen sie das Segel herunter, dann greifen sie zu den Riemen und dann wird dieses Schiff enorm schnell, wenn diese über 60 starken Kerls es rudern. Der zweite große Schiffstyp in der Wikingerzeit ist der Knorr, das Handelsschiff. Dieses Schiff ist viel, viel breiter und bauchiger gebaut als ein Kriegsschiff, weil es hier nicht um Schnelligkeit geht, sondern um Ladekapazität. Da hat man den Wunsch, so viel Waren wie möglich im Bauch des Schiffes verschwinden zu lassen. Dann braucht man auch nicht mehr eine große Kriegerschar, sondern höchstens 7 Personen, die dieses Schiff lenken und damit unterwegs sind. Und ein solches Handelsschiff kann auch nicht mehr gerudert werden, es kann nur gesegelt werden. Die isländischen Dichter haben für diese unterschiedlichen Schiffe unterschiedliche Namen erfunden. Man nennt das Kenninger. Und so ein Kenning für ein Handelsschiff ist zum Beispiel das Wort Plankenochse. Das ist doch ein ganz hübsches sprachliches Bild dafür, dass das Schiff auf dem Wasser das macht, was an Land der Ochse macht. Der Ochse zieht den Karren mit den Waren hinter sich her und auf dem Wasser ist es eben der Plankenochse, das Schiff, das für den Warentransport sorgt. Die schnellen Kriegsschiffe der Wikinger wurden zum Beispiel als Windpferd bezeichnet oder als Rollenross auf den salzigen Pfaden des Lachses. Das Rollenross ist sozusagen das schnelle Schiff auf den Rollen, auf den Wellen, auf dem Meer. Mit ihren Schiffen werden die Wikinger zu den Helden der Ozeane. Wer sich auf große Fahrt begibt, wird verehrt und ist hoch geachtet. Je mehr Beute ein furchtloser Krieger macht, umso höher ist sein Ansehen. Der gnadenlose Umgang mit dem Gegner im Kampf zeugt von hohem Mut. Ein Verhalten, wie es Karl der Dicke an den Tag gelegt hat, wäre für einen Wikingerkrieger unehrenhaft und völlig undenkbar. Doch auch wenn ihre Raubüberfälle in ganz Europa für einen fürchterlichen Ruf sorgen, in dem großen nordischen Volk sind die Draufgänger trotz alledem nur eine Minderheit. Das Wort Wikinger, also Seepirat, bezieht sich auf diese Männer auf diesen Schiffen. Es ist dann irgendwann aber mal auf eine ganze Epoche im Norden übertragen worden. Und deshalb reden wir von der Wikingerzeit. Und in dieser Welt gibt es natürlich auch Menschen, die nicht auf den Schiffen unterwegs sind. Natürlich gibt es auf dem Land Bauern, die Felder bestellen und die Vieh züchten. Und es gibt zum Beispiel die Stadt Haithabu, die wir näher betrachten können. Eine stadtähnliche Ansiedlung, in der man eigentlich schon alles das beobachten kann, was auch unsere heutigen Städte ausmacht. Haithabu. Dieser Name klingt in den Ohren aller Handelstreibender des frühen Mittelalters wie eine Verheißung. Nirgendwo im Wikingerreich leben so viele Menschen wie hier. Haithabu ist mit über 1000 Einwohnern die erste Stadt in diesem Reich und ein Handels- und Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Vom Nordkap bis zum Orient reisen die nordischen Händler, um mit ihren Plankenochsen Güter nach Haithabu zu bringen. Schleifsteine, Honig, Kauri-Muscheln, Harpunen, Seide, Schmuck, Gewürze, Wein, Bernstein, Tücher, Getreide, Glas, Waffen, Wolle, Leder, Salz, Keramik, Früchte, Wachs und Pelze. In Esellasten kam glatter Biber, schwarzer Zobel auch, sodass man ihn nicht mehr zählen konnte. Von Hermelinpelz so viel aufgebunden, dass jede Schätzung unmöglich war. Leuchtende Fee und rubinfarbener Fuchs, ebenso noch nie beschlagene Fohlen. Luchspelze, das Schlafgemach erleuchtend wie das Dunkel der Nacht, wenn es gefallen ist auf das Antlitz des Tages. Die Stadt am Hadebianor hat ihre Blütezeit im Norden Europas nur einem einzigen Umstand zu verdanken: ihrer geografischen Lage. Haithabu liegt in Schleswig-Holstein, südlich der heutigen Stadt Schleswig, mitten auf dem Land. Und man fragt sich natürlich, warum genau an dieser Stelle diese erste bedeutende Handelsstadt im Norden Europas entstanden ist. Das hat den Grund darin, dass die frühmittelalterlichen Händler von der Nordsee in die Ostsee oder auch von der Ostsee in die Nordsee wollten. Sie wollten sich also größere Handelsräume erschließen. Dazu mussten sie aber die kimbrische oder jütische Halbinsel überwinden. Und da suchten sie natürlich die günstigsten Voraussetzungen. Die finden sich genau hier an dieser Stelle, wo wir über die Schlei von der Ostsee 40 Kilometer tief in das Land hinein segeln können und von der Nordsee aus betrachtet über das Flusssystem von Eider und Treene ganz tief in das Land hinein segeln können, bis zu einem Ort, der Hollingstedt heißt. Dann gilt es nur noch, wenige Kilometer über Land zurückzulegen, um von dem einen zum anderen Ort zu kommen. Haithabu ist also die Drehscheibe des frühmittelalterlichen Handels zwischen Nord- und Ostsee auf dieser bedeutenden Transitstrecke, würde man heute sagen. Geschützt durch das Dannewerk, einen 30 Kilometer langen Befestigungswall an der Grenze zum Frankenland und parallel zum Landweg, den die Händler nehmen müssen, kommen Reisende aus aller Welt nach Haithabu. Wie der arabische Kaufmann Ibrahim Ben Ahmed Al-Tartushi, der in seinen Notizen beeindruckt vermerkt: Haithabu ist eine sehr große Stadt am äußersten Ende des Weltmeeres. Die reichste Stadt des Nordens. Was zeigt, dass er zwar beeindruckt ist von diesem pulsierenden Handelsplatz, ihn aber auch am Ende der Welt vermutet. Dabei liegt Haithabu an der Südgrenze des Wikingerreichs. Aber diese Einschätzung mag man Al-Tartushi verzeihen, denn er hat eine weite Reise hinter sich gebracht. Die Nordmänner haben eine Handelsroute in den Orient aufgebaut, die sich sehen lassen kann. Über die Ostsee führt sie tief in den Osten hinein bis an die Küste des heutigen Russlands. Dort, wo heute die Stadt St. Petersburg liegt, geht es in den Fluss Neva, der zum Ladogasee, dem größten See Europas, führt. Vom Ladogasee geht es auf einer Route über die Flüsse Wolchow und Dnieper bis ins Schwarze Meer und nach Konstantinopel. Die andere Route führt aus dem Ladogasee in den Fluss Svir bis zum nächsten See, dem Onegasee, dann über die Wolga bis ans Kaspische Meer, ins Reich von 1001 Nacht. Eine Strecke von 9000 Kilometer. Eine Höllenreise. Die Flüsse sind unberechenbar mit gefährlichen Stromschnellen. Die Boote werden hin und her geworfen und drohen an den Felsen zu zerschellen. Große Strecken müssen über Land zurückgelegt werden. Dann heißt es, Waren von Bord und tragen. Und das Schiff wird ebenfalls über Land gezogen. Auf quergelegten, runden Hölzern, die das große Handelsschiff vorwärts rollen lassen. Eine unglaubliche Kraftanstrengung. Und eine Reise, die Zeit braucht. Nicht nur Wochen oder Monate, sondern Jahre. Trotzdem, die Archäologen wissen, dass der Handel mit der arabischen Welt blühte. Man schätzt, dass bis zu 100 Millionen arabische Münzen aus reinem Silber den Weg in den Norden fanden. Mehr als 80.000 kommen Jahrhunderte später allein in Schweden ans Tageslicht. Haithabu, der pulsierende Umschlagplatz, ist auch ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Franken, Araber, Sachsen, Byzantiner. Sie alle treiben Handel in dieser Hafenstadt, die nach heutigen Maßstäben mit ihren über 1000 Bewohnern eine Weltstadt ist. Das ist es in der Tat für damalige Verhältnisse gewesen, denn bevor Haithabu an dieser Stelle entsteht, haben die Menschen hier in Einzelgehöften oder Gehöftgruppen gelebt. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass man beobachten kann, dass sie die Häuser dicht an dicht bauen, damit sie alle an diesem Handel in Haithabu teilnehmen können. Da gibt es ein systematisch angelegtes Netz von hölzernen Bohlenwegen, die die Stadt erschließen. Und an diesen hölzernen Bohlenwegen stehen die Holzhäuser oder aber auch die Häuser, die aus Lehmwänden bestehen. Und darin halten sich die Bewohner auf. Größere Häuser, die mehr zum Hafen hin errichtet sind, mit 3 Räumen, wobei der mittlere Raum immer so eine Art Wohnraum oder Aufenthaltsraum ist und die seitlich flankierenden Räume Wirtschaftsräume sind. Entweder weil dort ein Backofen steht oder die Handmühle zum Mahlen des Mehles oder weil dort ein Handwerker seine kleine Werkstatt eingerichtet hat. Der eigentliche Handel mit den Waren findet jedoch nicht hier in den engen Gassen Haithabus statt, wie man lange Zeit annahm. Im Jahr 1979 gibt es eine kleine Sensation. Archäologen finden im Hafen von Haithabu hölzerne Landungsbrücken. Ute Drews, Museumsleiterin in Haithabu. Damit hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand so richtig gerechnet, weil auch die Wissenschaftler glaubten, dass die Wikinger ihre Schiffe an Land gezogen haben, auf Schiffslenden gezogen haben oder aber, wenn sie zu groß dazu waren, sie im Hafen festgelegt haben und dann mit kleineren Schiffen die Waren von Bord geholt haben. Dass es ausgebaute Hafenanlagen gab, damit hat bis 1979 niemand gerechnet. Heute wissen wir, dass diese Landebrücken riesige Ausmaße hatten. Und diese Brücken in Haithabu sind so groß, dass man sich vorstellen muss, hier auch die Marktplätze zu finden. Das ist etwas sehr Besonderes. Ein buntes Treiben herrscht in der Wikingerzeit auf den Landungsbrücken von Haithabu. Nicht nur Handwerkserzeugnisse und Naturprodukte aus aller Welt wechseln hier ihre Besitzer. Eine ganz besondere Ware wird hier ebenfalls angeboten. Sklaven. Von den Kriegern geraubt, warten hier Männer, Frauen und Kinder auf ihr weiteres Schicksal. Sie werden nach ganz Europa verkauft, sogar in den Orient werden sie verschleppt. Im Wikingerreich selbst werden Sklaven für die schwere Arbeit in der Landwirtschaft eingesetzt. Im Orient begehrt sind Frauen mit heller Haut und blonden Haaren. Was allen Sklaven gemein ist, es erwartet sie ein Leben ohne Rechte. Sklaverei gibt es schon, solange man denken kann. Bereits im 18. Jahrhundert vor Christus sind Formen der Sklaverei in Mesopotamien dokumentiert. Die Gallier halten Sklaven ebenso wie die antiken Griechen und Römer. Afrikanische Sklaven werden jahrhundertelang gehandelt. So stehen auch auf den Landungsbrücken von Haithabu die Händler und bieten die Ware Mensch an. Ganz andere Waren bringen die Einwohner Haithabus zum Hafen. Und diese sind heiß begehrt, denn die Handwerker dieser Stadt sind wahre Künstler. Es gibt Kammmacher, die aus Rothirschgeweih oder Knochen Kämme herstellen. Instrumentenbauer fertigen Trommeln, Saiteninstrumente und Knochenflöten. Töpfer sorgen für das Essgeschirr. Spinner fertigen Garne aus Wolle. Zur Unterhaltung der Menschen fertigen Handwerker Brettspiele mit Figuren aus Glas, Bernstein oder Walrosszahn. In Schmieden entstehen auf heißen Feuern Werkzeuge und Geräte. Bronzegießer stellen Schmuckstücke her, Schnallen, Nadeln, Fibeln oder Buckel für die Rundschilde. Vergolder überziehen für die wohlhabenderen Käufer die Bronzeschmuckstücke mit dem feinen, glänzenden Edelmetall. Wer noch mehr zahlen kann, lässt sich gleich beim Goldschmied kostbaren Schmuck herstellen. So schön und so kunstfertig verarbeitet, dass man noch heute in Staunen gerät. Und dann gibt es noch die Perlenmacher in Haithabu, die das Herstellen von Glasperlen so gut beherrschen, dass ihre Perlen neben dem Silber zum Zahlungsmittel werden. Wickelperlen, doppelwandige Perlen, Melonenperlen, Millefiori-Perlen oder die kunstvollen Reticella-Perlen entstehen auf den Feuern der Perlendreher. Bis nach Nowgorod, im heutigen Russland, werden diese Kleinode gehandelt. Über 900 dieser Perlen hat man in Haithabu gefunden. Neben unzähligen wunderschönen goldenen Schmuckstücken, Kämmen, Bronzearbeiten und Handwerksgeräten der Künstler Haithabus. All diese Zeugnisse der Kunstfertigkeit der Menschen der Wikingerzeit, die hier im Museum Haithabu zu sehen sind, wurden im Hafenbecken von Archäologen entdeckt. Man kann sich gut vorstellen, dass beim Handel auf den Landungsbrücken so manche Perle ins Wasser rollte oder beim Umladen von Waren Schmuckstücke in den Fluten landeten, sehr zum Verdruss der Besitzer. Aber auch ganz andere Dinge landen im Hafenbecken, absichtlich. Wohin in einer solchen Stadt mit den Abfällen? Eine Müllabfuhr oder eine Kanalisation nach heutigem Vorbild gibt es natürlich nicht. Es gibt in der Tat, wenn man sich die Häuser anguckt, nirgendwo ein Badezimmer und auch keine Toilette. Das heißt, neben jedem Haus hat es wahrscheinlich einen Misthaufen gegeben und dort hat man dann auch seine Notdurft verrichtet. Die Abfälle wurden entweder neben dem Haus auf den Misthaufen geschmissen oder aber die Menschen sind mit Eimern zum Hafen runtergegangen und haben ihre Abfälle sozusagen dort im Wasser verklappt. Ein gefundenes Fressen für alle Archäologen, die über diese Abfälle herausfinden können, wie die Menschen in Haithabu gelebt und gearbeitet haben, was auf ihrem Essensplan stand, wie sie sich vergnügten und mit welchen Gütern sie handelten. Aber heute weiß man nicht nur, wie die Menschen der Wikingerzeit lebten, sondern auch, was sie sich von einem Leben nach dem Tod erhofften. Ihre Gräber geben einen tiefen Einblick in ihre Vorstellungswelt. Das kostbarste und prunkvollste je entdeckte Grab aus der Wikingerzeit wurde in Haithabu entdeckt. Unter einem großen Grabhügel fand sich ein Wikingerschiff und darunter eine Grabkammer, die zweigeteilt war. In der einen Partie lag ein einzelner Mann, ausgerüstet mit allen Waffen, die man braucht in der Wikingerzeit, wenn man als Krieger unterwegs ist. Und auf der anderen Seite zwei weitere Männer, auch mit Waffen ausgerüstet. Es ist also wahrscheinlich der König Harald Klack, der hier sehr aufwendig bestattet ist. Und die beiden Gefolgsleute, Rittmeister und Mundschenk, begleiten ihn in den Tod. Unterhalb des Stevens sind dann auch noch drei Reitpferde bestattet. Alles das ist ein Hinweis auf vorchristliche Glaubensvorstellungen. Danach ist nämlich der tote Krieger mit einem Schiff in Odins Reich gefahren. Dort hat man gekämpft und ist mannhaft gestorben, um am Abend dann wieder an Odins Tafel zu setzen. Nicht nur das Bootskammergrab mit dem 3 Meter breiten und über 15 Meter langen Wikingerschiff wurde südlich des Halbkreiswalds, der Haithabu umgibt, gefunden, auch ein Frauengrab, das mit Truhe, Stoffen, Spielbrett und einem Wagen als Reisemittel ausgestattet war, zeigt, wie gut situierte Damen den Weg in das Totenreich der Göttin Freya angetreten haben. Den Toten, die nicht in der Heimaterde begraben werden können, weil sie als Krieger in fernen Landen ihr Leben ließen, erweist man die Ehre mit Runensteinen. Großen, hohen Steinen, in denen die Runen eingemeißelt werden. Die Oberschicht der Gesellschaft nutzt diese Schrift, deren Zeichen, Buchstaben, aber manchmal auch ganze Begriffe darstellen. Der einfache Wikinger ist, wie fast alle Menschen in Europa zu dieser Zeit, der Schriftsprache nicht mächtig. Geschichten und Wissen werden mündlich überliefert, am Feuer der kleinen Wohnhäuser weitergegeben. So wie wir unsere heutige Schrift das Alphabet nennen oder das ABC, so nennt man Runenreihen Futhark, nach den ersten 6 Lauten der Runenreihe. Die Runen wurden in Holzstückchen oder Metall geritzt. Sie zierten Schiffe oder Kämme. Oder wurden von den hochgeachteten Runenmeistern in die Runensteine gemeißelt. Runensteine stehen immer an ganz besonderen Stellen, an denen eben auch viele Menschen vorbeikommen, denn Runensteine sollen von der Bevölkerung wahrgenommen werden, sozusagen als Zeichen, dass hier die Oberschicht am Orte ist. Runensteine sind immer Totengedenksteine. Auf solchen Steinen steht dann, warum man diese Person so wertgeschätzt hat. Es gibt beispielsweise in Heitabu einen Runenstein, das ist der Skati-Stein, auf dem steht Sven Kunukr Satistin Ufter Skartha Sin Himthiga Jas Wasfaren Wester Jan Nu Warth Tauther Athethabu. Im ersten Moment hört sich das etwas fremdartig an, aber wenn man sich diesen Runenstein häppchenweise übersetzt, dann erkennt man unsere heutigen Sprachen darin, also Sven Kunukr, König Sven, Satisten, setzte den Stein, Ufter Skartha, für Skarte, Sin Himthiga, seinen Gefolgsmann, Jas Wasfaren Wester, der nach Westen gefahren war, Jan Nu, aber nun Warth Tauther Athethabü, ward getötet in Heitabu. In Heitabu gibt es 4 solcher Runensteine. Das sind die südlichsten, die es in der Welt der Wikinger gibt. Das heißt auch, hier ist die Welt der Wikinger zu Ende. Heitabu wird im Jahr 1066 von slawischen Truppen vollständig zerstört. Nur der mehrere Meter hohe halbkreisartige Erdwall, den die Bewohner 100 Jahre zuvor um die Stadt errichtet haben, ist heute noch zu sehen. Doch das große Wikingerschiff, die Gräber und Grabbeigaben, die Runensteine und die vielen Zeugnisse der Handwerkskunst, sowie die Nachbauten einer Wikingersiedlung, in der das Leben der Nordmänner detailgetreu nachempfunden wird, sie machen das Museum Heitabu zu einem Ort, in dem Geschichte lebendig wird. Sommer 870. Die Knorr ist schwer beladen. Truhen mit Stoffen und Geschirr. Kisten voll Werkzeug. 2 Schweine, 3 Ziegen, 5 Schafe, ein Pferd. Holzfässer mit Getreide und getrockneten Lebensmitteln. Männer, Frauen und Kinder befinden sich an Deck. Immer wieder schöpfen sie mit Schüsseln Wasser aus dem Schiff. Immer wieder schwappen die Wellen über die Bordwand. Die Tiere werden unruhig. Es ist eine verwegene Fahrt, die die mutigen Seefahrer unternehmen. 1000 Kilometer über das offene Meer. Keine Landmarke hilft ihnen bei der Navigation. Sie müssen versuchen, mit Hilfe des Sonnenstands bei Tag und des Polarsterns bei Nacht das Land zu erreichen. Das verheißungsvolle Land. Sie müssen Winde berechnen, auf Vögel achten, die Land ankündigen und hoffen, dass sie es erreichen werden, denn niemand weiß gewiss, ob es überhaupt existiert. Seefahrer, die zu den Färöerinseln fahren wollten, sind bei schlechter See vom Kurs abgekommen und haben die unbewohnte Insel entdeckt. Sie erzählten von eisbedeckten Fjorden, von grünen Wiesen, dichten Birkenwäldern und Platz für viele Menschen. Sie gaben der großen Insel einen Namen. Island, Land des Eises. Für die Menschen an Bord der Knorr ist Island die Verheißung. Sie sind keine Abenteurer auf der Suche nach Schätzen und Eroberungen. Die pure Not treibt sie ins Ungewisse. Sie sind Auswanderer. Im Reich der Nordmänner hat die Bevölkerung zugenommen. Es wird eng in Skandinavien. Das fruchtbare Land ist bereits aufgeteilt. Zudem verlangt König Harald Schönherr neuerdings Abgaben. Die Nordmänner sind dies nicht gewohnt. Sie sind ein freies Volk und wollen es bleiben. Die unbewohnte Insel mit den riesigen Weideflächen lockt daher bald die ersten Mutigen zu der 8-tägigen Schiffsreise in die neue Welt. 8 Tage lang nur Wasser, Wind und Wellen. 8 Tage lang hoffen und bangen, dass kein Unwetter sie vom Kurs abbringt. 8 Tage voller Selbstzweifel, ob ihr Entschluss richtig war. Dann, endlich, verändert sich der Horizont. Die endlose gerade Linie bricht auf. Zunächst vage, dann immer deutlicher ist Land zu erkennen. Erleichterung macht sich breit. Sie haben es geschafft. Doch bald schon folgt Ernüchterung. Das Land ist schroff. Hohe, eisbedeckte Gebirgszüge, die sich direkt an der Küste in den Himmel erheben, machen das Anlanden unmöglich. Wo sind die Wiesen, von denen die Entdecker des Eilandes schwärmten? Das Schiff wendet sich gen Süden, fährt immer weiter die Ostküste Islands ab, umrundet schließlich die Südküste. Nichts? Immer noch kein Land in Sicht, auf dem sie ihren Neuanfang wagen können. Nun fahren sie die Westküste hinauf. Verzweiflung macht sich breit. Dann, endlich, nachdem sie fast alle Hoffnung aufgegeben haben, erreichen sie einen Fjord, fahren in einen Fluss hinein und sehen eine Landschaft, die sie alle Mühen vergessen macht. Saftige grüne Wiesen für ihre Schafe und Ziegen, große, sich bis in die Berge erstreckende Birkenwälder, die das Holz für Hausbau und Ofen liefern werden. Flüsse, die reichlich Fische mit sich führen. Es sind paradiesische Landschaften. Hier können sie ihr neues Leben aufbauen. Zwar sind große Teile der Insel unbewohnbar. Gletscher überziehen fast 20% der Insel. Vulkane und riesige Aschefelder machen eine Ansiedlung im Inneren des Landes unmöglich. Geysire speien blubbernd ihre heiße Gischt in den Himmel. Aber die Küstenstreifen bieten Platz für Tausende von Menschen. Die Siedler stecken sich ihr Land ab. Größer als jede Länderei in ihrer alten Heimat. Sie beginnen Häuser zu bauen. Aus Grassoden schichten sie die Wände auf. Auch das Dach wird mit diesem Material gedeckt. Es sind einfache, fensterlose Langhäuser, so wie die Auswanderer sie aus ihrer Heimat kennen. Schafe werden auf die fruchtbaren Weiden getrieben, Ziegen am Haus gehalten, um aus ihrer Milch Butter und Käse herzustellen. Das Leben der Aussiedler ist hart, aber sie sind frei. Und so kommen immer mehr Nordmänner mit ihren Familien, ihren Sklaven, ihrem Vieh und ihren Habseligkeiten auf die Insel, um hier einen Neuanfang zu wagen. In den nächsten 60 Jahren strömen rund 20.000 Siedler in das Land und lassen sich nieder. Bei so vielen Menschen ist klar, dass das Zusammenleben nicht ohne Streit vonstatten gehen kann. Immer gibt es jemanden, dem sein Land zu mager, seine Herde zu klein oder sein Geldsäckel nicht schwer genug ist. Um Streitigkeiten zu schlichten, setzen die Isländer auf Altbewährtes, auf den Ting. Bereits in Skandinavien war der Ting ihre Gerichtsinstanz. In Island vervollkommnen die Siedler diese Art der Selbstverwaltung ihres Volkes. Der Ting ist eine Versammlung auf einem zentralen Platz unter dem freien Himmel, auf der Bauern eines bestimmten Gebietes sich treffen und Probleme des Zusammenlebens besprechen. Diese Probleme können durchaus harter Natur sein, von Auseinandersetzungen um gutes Land, von Viehdiebstählen und sogar von Blutrache und Totschlag sprechen die Quellen. Hier nun soll in gemeinsamer Beratung ein Schiedsspruch gefällt werden, dem alle Parteien Folge zu leisten haben. Besonders großen Einfluss auf die Rechtsprechung haben dabei die Goden, einflussreiche Bauern, die eine Heerschar von Anhängern unter den Bauern hinter sich wissen. Sie sind eine Art Vorstand der Gemeinschaft. Nicht nur Recht gesprochen wird auf dem Ting, auch Gesetze geben sich die Siedler selbst. Gesetze, an die sich alle zu halten haben. Denn was auf dem Ting beschlossen wird, ist unumstößlich und bindend für alle Bewohner des Gebietes. Problematisch ist lediglich, dass nicht alle Tinge die gleichen Regeln für ihre Gemeinschaft aufstellen. Je mehr Einwanderer auf die Insel kommen, umso deutlicher wird es. Es muss einen übergeordneten Ting geben. So gründen die Goden den Alting, eine jährlich stattfindende Versammlung, die nicht zu lösende Streitfälle aus den einzelnen Tingen berät und Gesetze für ganz Island erlassen kann. Einmal im Jahr um die Sommersonnenwende treffen sich nun die Goden und alle freien und volljährigen Männer Islands auf einem riesigen Platz, Tingvellir genannt. Dieses Treffen ist eine Pflichtveranstaltung. Jeder hat daran teilzunehmen, es sei denn, er lässt sich vertreten durch seinen Goten. Die ersten Volksvertreter der Geschichte Islands. Der Grund für die Anwesenheitspflicht liegt klar auf der Hand. Die Siedler Islands erfahren von den Gesetzesentscheidungen und Schlichtungsurteilen nur, wenn sie sie hören. Schriftlich wird zu dieser Zeit nichts niedergelegt. Es gibt schlichtweg keine Schriftsprache. Alles muss mündlich überliefert werden. Und damit es nicht zu Missverständnissen kommt, sollen alle Männer vor Ort sein, wenn Recht gesprochen wird und Gesetze verkündet werden. Tingvellir ist der ideale Versammlungsort. Die Schlucht ist fast 8 Kilometer lang und breit genug, um die fast 4000 Menschen für den 2 Wochen dauernden Alting aufzunehmen. In der Mitte der Ebene thront ein Felsen, Lökburg, Gesetzesfelsen genannt. Hier sitzt der Vorsitzende, der Gesetzessprecher, und führt durch die Versammlung. Hier zitiert er mit erhobener Stimme die Gesetze, denen die Anwesenden gebannt lauschen. Auswendig muss er den Wortlaut der Vereinbarungen der Goten weitergeben, denn auch der Gesetzessprecher kann weder schreiben noch lesen. Auf Tingvellir kann jeder die Worte aus dem Mund des Offiziellen ausgezeichnet verstehen. Obwohl die Ebene so groß ist. Berge umgeben den Platz und besonders eine sehr steile Gebirgswand wirft den Schall seiner Worte auf die Köpfe der Zuhörer zurück. Ansonsten geht es recht lustig und bunt zu auf so einer Versammlung. Überall wird getratscht und gelacht. Bierbrauer schenken ihr Getränk aus. Aus dem nahen Fluss Öxara werden Lachse und Forellen gefangen und gebraten. Handwerker bieten ihre Dienste an. Skalden, reisende Dichter, tragen ihre mythischen Verse und Götterlieder vor. Du fandest nicht die Erde, nicht den hohen Himmel? War ein gähnender Abgrund und nirgends Gras. Sonnen aus Süden, des Monds Gefährte, schwebte zur Rechten ans Himmelstor. Denn Sonnenlicht wusste, wo den Saal sie hatte, Sterne nicht wussten, wo ihre Stelle war. Mond noch nicht wusste, was er vermag. Es ist ein großes, buntes Volksfest, zu dem auch gerne junge, heiratswillige Männer und Frauen mitgenommen werden, um erste Verbindungen zu knüpfen. Ein Heiratsmarkt. Aber natürlich geht es in erster Linie um Rechtsprechung. Die Urteile auf dem Alting sind bindend für alle Menschen. Und obwohl sie hier nicht ausgeführt werden, halten sich alle daran. Kleine und große Entscheidungen werden getroffen. Die Strafen sind mild und weise, aber auch hart, je nachdem, was sich der Angeklagte hat zu Schulden kommen lassen. Bei großen Vergehen kann ein Siedler sogar in die Verbannung geschickt werden. Dies widerfährt im Jahr 982 einem Mann, der sich Erik Thorvaldsson nennt. Der Name Thorvaldsson deutet darauf hin, dass Erik der Sohn eines gewissen Thorwald ist, denn nichts anderes bedeutet die Endung Son als Sohn. Die Endung Dottir verweist hingegen auf die Tochter eines Normannen. Bereits Thorwald, Eriks Vater, wurde aus seiner Heimat verbannt, weil er dort mehrere Totschläge verübt hat. Deshalb ließ sich der blutrünstige Raufbold mit seinem Sohn in Island nieder. Jetzt wiederholt sich die Geschichte. Nun steht sein Sohn Erik wegen Mordes vor dem Alting und erfährt aus dem Mund des Gesetzessprechers seine Strafe. 3 Jahre Verbannung. Erik der Rote, wie ihn alle nennen, aufgrund seines roten Bartes und Haupthaares und vielleicht auch wegen des Blutes, das an seinen Fingern klebt, Erik der Rote ist entsetzt. Denn wenn jemand verbannt wird, wird er nicht nur von Haus und Hof verjagt, er ist auch vogelfrei. Trifft man ihn während der Verbannung an, so darf man ihn sogar töten, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Und die Angehörigen seines Opfers haben Rache geschworen. Diesem Risiko setzt sich der Gewalttäter natürlich nicht aus. Erik der Rote verlässt Frau und Kind, Haus und Hof und stürzt sich in ein Abenteuer. Von einer vom Kurs abgetriebenen Schiffsmannschaft hat er von einer eisbedeckten Küste weiter westwärts erfahren. Kein besonders verlockender Gedanke, aber ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig. 3 Jahre muss er dort aushalten, dann kann er gefahrlos zurück nach Island. Und so begibt er sich auf sein Schiff, sammelt einige treue Gefolgsleute und Sklavinnen um sich und flieht mit ihnen von der grünen Insel. 5 Tage sind sie unterwegs, da taucht die Ostküste des sehnsüchtig erwarteten Landes vor ihnen auf. Die Informanten haben recht. Es ist eine eisige Küste. Nur ab und an sehen sie einige Kilometer grünen Küstenstreifen. Aber keinen Fluss, der ihnen Frischwasser spenden. Keine Bucht, die ihnen Schutz vor den rauen Winden bieten könnte. Also segeln sie weiter südwärts, der Küste entlang. Nach 2 Wochen haben sie die Südspitze erreicht. Noch immer kein Platz zum Anlanden ihres Langschiffes. Erst nachdem sie die Südspitze des Landes umschifft haben, verändert sich langsam die Landschaft und weitere 6 Tage später erspähen sie endlich Fjorde, in die Bäche münden. Grüne Wiesen, Wälder mit kleinen, krüppeligen Bäumen und reichlich Platz für viele Menschen. Hier kann man überleben. 3 Jahre lang erkundet Erik der Rote das Land, steckt seine Parzellen ab und kehrt dann nach Island zurück, um von diesem Land zu schwärmen. Grönland, grünes Land, nennt er die riesige Insel, die zu 7/8 mit Eis bedeckt ist. Erik wirbt Menschen an, mit ihm dieses verheißungsvolle Land zu besiedeln. Hier will er eine neue Gemeinschaft aufbauen und er will ihr Anführer werden. Sein Werben fällt auf fruchtbaren Boden. Das grüne Land lockt diejenigen, die sich in Island nicht mehr ausbreiten können. Zudem wird Island immer karger. Wo die ersten Siedler noch ausgedehnte Birkenwälder vorfanden, die 20% der Insel bedeckten, sind jetzt nur noch öde Weidelandschaften zu sehen. Die Bäume wurden abgeholzt und verheizt, ganze Wälder sogar brandgerodet, um mehr Platz für die Schafe zu schaffen, die im Gegenzug jede neu aufkeimende Birke vernichteten, die sich aus dem Boden streckte. Von Wiederaufforstung haben die Wikinger-Nachfahren natürlich noch nie etwas gehört. So verwandelt sich Island immer mehr in jene waldlose Insel, die wir heute kennen. Verständlich also, dass schon im Jahr 985, ein Jahr nach Eriks Rückkehr, sich mehrere hundert Siedlungswillige mit 25 Schiffen aufmachen, um das neue Land zu erobern. Für einige wird es eine Reise in den Tod. Nur 14 Schiffe erreichen ihr Ziel. Viele versinken in den Fluten des tosenden Meeres. Andere kehren mit einer entmutigten Besatzung wieder um und entfliehen so dem gleichen Schicksal. Diejenigen, die Grönland erreichen, bauen in den Fjorden entlang der Westküste ihre Höfe auf. Im Laufe der Jahre kommen immer mehr Zuwanderer. Fast 3000 Menschen suchen hier ihren neuen Platz, ihre neue Freiheit. Auch ihre Religionsfreiheit, denn die ist in Island bald eingeschränkt. Im Jahre 1000 tagt der Alting in Thingvellir. Eine bedeutsame Entscheidung ist zu fällen. Der norwegische König Olaf Tryggvason verlangt von den Isländern, dass sie Christen werden sollen, wie er. Die meisten heidnischen Isländer jedoch wollen an ihrer eigenen Götterwelt festhalten, die sie seit Generationen begleitet. Diese nordische Götterwelt ist von vielen Mythen umringt. Dabei gehen alle Götter auf 2 große Göttergeschlechter zurück, die Orsen und die Vanen. Während die Götter aus dem Geschlecht der Orsen mit Krieg und Kampf verbunden sind, bringt man die Vanen mit Wetter, Fruchtbarkeit und Vegetation in Verbindung. Zu den Orsen gehören der mächtige Odin und seine Frau Frigg sowie die Söhne Thor und Balder. Sie alle wohnen in Osgard, der Burg der Orsen. Odin ist der Gott der Krieger und der Toten. Und von seinem Sitz in Osgard kann er die ganze Welt überblicken. Stets stiftet er die Männer zum Kampf an, weil er Krieger benötigt, um am Ende der Welt gegen die Feinde der Menschen zu kämpfen. Fällt ein ehrenhafter Krieger, so wird er nach seinem Tod von Walküren in das Kriegerparadies Valhalla gebracht, wo sie sich von früh bis spät dem Kampf und dem Gelage hingeben. Die Kämpfe sind dabei eine Art Trainingslager für den entscheidenden Kampf, der Götterdämmerung, dem Weltenende der Wikinger. Hier in Valhalla bereiten sich die Krieger auf diesen einen letzten Kampf vor. Während Odin eher der Gott der Wohlhabenden und Könige ist, gilt Odins Sohn Thor als Beschützer der Bauern und Fischer und als Freund der Menschen. Thor hat den Vorsitz in der Luft. Er lenkt Donner und Blitz, gibt Wind und Regen, heiteres Wetter und Fruchtbarkeit. Wenn Pest und Hungersnot drohen, wird dem Götzentor geopfert. So beschreibt Adam von Bremen, der das Wikingerreich im 11. Jahrhundert bereiste, den Kult um den beliebten Gott. Im Gegensatz zu Odin ist Thor weniger intelligent, dafür aber geselliger. Er besitzt einen Gürtel, der seine göttliche Kraft verdoppelt, ein paar eiserne Handschuhe sowie einen magischen Hammer, der ihm als Waffe dient und wie ein Bumerang immer wieder in seine Hände zurückkehrt. Gerne schmücken sich die Wikinger mit diesem Thor-Hammer, denn Thor kämpft nicht nur mit ihm, sondern segnet auch alles Schützenswerte damit. Neben dem Gott Balder, der sinnbildlich für Güte, Reinheit und Tugend steht, schaut das Wikingervolk auf zu dem Wanen Freyr und seiner Zwillingsschwester Freya, die ebenfalls auf Osgard wohnen. Während Freyr den Menschen Reichtum und Gesundheit schenkt, ist Freya die bedeutendste weibliche Gottheit der nordischen Mythologie für die Fruchtbarkeit, Liebe und Schönheit zuständig. All diese Götter sollen die Isländer nun loslassen. In Skandinavien hat das Christentum bereits Einzug gehalten, wie Adam von Bremen seinem Bischof berichtet. Und siehe, jene so wilde Nation der Dänen oder der Nordmannen oder der Schweden, die nach den Worten des heiligen Gregorius nichts anders konnte, als auf barbarische Weise mit den Zähnen knirschen, hat jetzt schon längst gelernt, zu Gotteslobe ein Halleluja anzustimmen. Nun sollen also auch die Bewohner Islands Christen werden, wie der norwegische König Olaf Tryggvason. Weigern sie sich, so droht der König, werden alle Handelsbeziehungen abgebrochen. Island ist längst abhängig vom Handel mit Norwegen. Man benötigt Holz, das auf der Insel rar geworden ist. Auch Getreide muss eingeführt werden. Island ist längst keine unabhängige Insel mehr. Deshalb wird in diesem entscheidenden Jahr 1000 nach Christus der Entschluss gefasst, alle Isländer sollen Christen werden. Zwar dürfen die alten Götter noch weiterhin nebenbei verehrt werden, aber vielen Bewohnern ist das zu wenig. Sie zieht es daher nach Grönland, ins Land Erik des Roten. Eriks Land ist groß genug, um jeden Siedler so leben zu lassen, wie er es mag. Zwischen den einzelnen Höfen liegen jeweils einige Kilometer Wegstrecke. Streitigkeiten kann man so aus dem Weg gehen. Der Ting, der auch hier eingerichtet wird, findet auf Eriks Hof statt. Aus dem Wüterich Erik ist ein angesehener Mann geworden. Erik der Rote wohnte auf Brattahild, was Steilhang bedeutet. Man wertete ihn sehr hoch und alle beugten sich vor ihm. Und seine kluge und wohlhabende Frau Tuthild beschreibt ihn folgendermaßen. Sein Stolz hat ihm beinahe das Leben gekostet. Er hat aber auch Fleiß und Ausdauer. Als Kämpfer kenne ich keinen besseren. Zu mir ist er liebevoll. Und er kann einen Hof gut führen. Brattahild wird ein fester Treffpunkt auf Grönland. Seefahrende und Hofbesitzer sitzen an langen Winterabenden beisammen und erzählen sich am Feuer Geschichten. So auch an jenem Abend, als der Handelsreisende Bjarni Herjolfsson von einer abenteuerlichen Irrfahrt berichtet. Bjarni war auf einer langen Handelsreise nach Norwegen und kam zu seinem Vater Herjolf nach Island zurück, um hier den Winter zu verbringen. Dort angekommen erfuhr er, dass dieser im Sommer seinen Hof aufgegeben hatte und nach Grönland gezogen war. Also machte Bjarni sich mit seiner Mannschaft auf und folgte ihm nach. Doch sie gerieten in Nordwind und Nebel. Sie wussten nicht, wo sie sich befanden, und das währte mehrere Tage. Nachdem die Sonne wieder zum Vorschein gekommen war, sahen sie endlich ein Land, ohne Berge, mit Wald bewachsen und worauf kleine Hügel waren. Bjarni aber meinte, das könne unmöglich Grönland sein. So ließen sie das Land Backbord liegen und segelten noch 2 Tage. Und sahen ein anderes Land, das flach und mit Wald bewachsen war. Wieder kann das nach allen Beschreibungen nicht das Land sein, das man Grönland nennt. Noch ein weiteres Mal sehen die umherirrenden Land, flach und mit Wald bewachsen. Wieder nichts. Sie fuhren wieder 4 Tage und nun sahen sie zum 4. Male Land. Da fragten sie Bjarni, ob er dies nun endlich für Grönland halte. Bjarni erwiderte, dies Land gleicht ganz dem, was mir von Grönland berichtet war. Hier wollen wir landen. Gespannt hören die Männer am Feuer von Brattahlid zu. Ein Land, das sich noch weiter westwärts von Grönland befinden soll? Mit vielen Wäldern? Ohne Eis? Die Vorstellung von Wäldern bringt auf dieser fast baumlosen Insel ein Leuchten in die Augen der Männer. Unter den Zuhörern sitzt ein junger Mann, der besonders aufgeregt ist. Leif Eriksson, der Sohn Erik des Roten. Leif ist kein Raufbold wie sein Vater, aber die Abenteuerlust hat er von ihm geerbt. Schon bald kauft er Bjarni dessen Schiff ab, sammelt 35 mutige Männer um sich und bereitet seine Entdeckungsreise vor. Er will dieses geheimnisvolle Land finden. Auch sein Vater Erik will dabei sein, doch kurz vor der Abreise strauchelt Eriks Pferd. Der Reiter fällt herunter und verletzt sich den Fuß. Betrübt muss er sich eingestehen: Es soll mir nicht mehr vergönnt sein, weiteres Neuland zu entdecken. Sein Sohn Leif aber fährt hinaus aufs Meer, trotz aller Warnungen. Nur wenige Wochen wird er Zeit haben, sein Ziel zu erreichen. Dann wird der eiskalte Ozean sich in ein gefährliches Wasser verwandeln. Eisschollen treiben bereits im Herbst auf den Fluten. Gefährliche Stürme können ein Segeln unmöglich machen. Dann treibt die Knorr wie eine Nussschale auf dem weiten Ozean. Kommt Nebel auf, verlieren sie ihre einzige Navigationshilfe, die Sicht auf Sonne und Polarstern. Und selbst wenn Leif und seine Mannen ihr Ziel erreichen, sie werden dort überwintern müssen. Ist das Land wirklich unbewohnt? Gibt es genug Nahrung her zum Überleben? Wird Wild in den Wäldern zu finden sein, das sie jagen können? All dies schreckt Leif Eriksson nicht. Lange fährt er die Westküste Grönlands entlang, wendet sich dann weiter westwärts. Schon nach wenigen Tagen auf dem offenen Meer entdecken sie Land. Doch es ist von Gletschern bedeckt. Dazwischen schiebt sich nackter Stein ins Blickfeld. Kein Grashalm ist zu sehen. Das ist nun wirklich nicht das Paradies, das er sich erträumt hat. Ich will diesem Land einen Namen geben. Es soll Helluland heißen. Steinland. Was tun? Zurückkehren und Bjarni einen Lügner schimpfen? Leif hat nur noch wenige Wochen Zeit, nach Hause zu kommen. Sonst ist der Rückweg für immer verschlossen. Wenn er nicht bald Land findet, das ihren Erwartungen entspricht, werden sie den Winter nicht überstehen. Leif beschließt trotzdem, nach diesem Land zu suchen. Südwärts wendet er nun das Schiff. Nach weiteren 2 Tagen entdecken sie wieder Land. Es ist flach und bewaldet und hat einen weißen Sandstrand, der zum Meer sanft abfällt. Wir wollen auch diesem Land einen Namen geben, der zu ihm passt, und werden es Markland nennen. Waldland. Trotz der Wälder ist dies nicht das Land, das Leif sucht. Sein Paradies hat nicht nur Wälder, sondern auch Weiden für das Vieh. So setzt er erneut Segel und eilt weiter. Die Zeit drängt. Sie können sich nicht einmal für wenige Stunden umschauen. Sie müssen weiter. 2 Tage lang segeln sie südwärts und sehen zum 3. Mal Land. Sie kamen an eine Insel, die nördlich vom eigentlichen Lande lag. Sie stiegen aus und sahen sich bei gutem Wetter um. Sie fanden, dass Tau auf dem Gras lag. Und es geschah, dass sie die Hände zum Tau hin und dann zum Munde führten. Und sie meinten, noch nie so etwas Süßes geschmeckt zu haben. Sie kehren zum Schiff zurück und steuern die Knorr zwischen Insel und Landzunge. Bald erreichen sie die Mündung eines Flusses, der in einen nahen See führt. Und nun wissen sie, sie haben ihr Paradies gefunden. Leif steigt aus dem Schiff und betritt sein Land. Was er nicht weiß: Er ist wahrscheinlich der erste Europäer, der seinen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzt. Fast 500 Jahre bevor der offizielle Entdecker Amerikas, Christoph Kolumbus, am 12. Oktober 1492 die Amerika vorgelagerten karibischen Inseln entdeckt. Heute weiß man, dass Leif in Neufundland anlandete. Die Flüsse strotzen vor großen Lachsen. Die Temperaturen sind mild. Das Gras auf den Weiden leuchtet grün. Im Hinterland erstrecken sich riesige Wälder. Leif und seine Mannen bereiten die Überwinterung vor. Sie bauen die typischen einfachen Langhäuser zum Schutz gegen die Kälte, durchstreifen die Wälder, jagen Wild, sammeln Beeren. Eines Tages geschieht etwas Seltsames. Unter Leifs Gefolgsleuten ist auch Türkir, der Ziehvater Eriks. Türkir ist Deutscher, lebt aber schon seit langer Zeit auf Brattahild. Eines Tages wird er vermisst. Leif hängt sehr an Türkir und so macht man sich sofort auf die Suche. Als sie den Vermissten finden, scheint dieser betrunken zu sein. Türkir sprach zuerst lange Deutsch, rollte die Augen und fletschte die Zähne und keiner verstand, was er sagte. Nach einer Weile aber sagt er dann auf Nordisch, ich ging nicht viel weiter denn ihr, doch habe ich eine Neuigkeit für euch. Ich fand Weinranken und Weintrauben. Wein? Türkir blickte in ungläubige Gesichter. Gewiss ist das wahr, denn ich bin doch dort geboren, wo Weinstöcke und Weintrauben keine Seltenheit sind. Leif Eriksson hat nun seinen Namen gefunden für das von ihm entdeckte Land. Dieses Land soll Winland heißen. Weinland. Leif Eriksson und seine Leute überwintern in Winland. Im Jahr darauf fahren sie mit Trauben und Holz beladen nach Grönland zurück. Leifs Bericht über Winland sorgt für ähnliche Aufregung wie gut 17 Jahre zuvor das Grünland bei den isländischen Bauern. Alle sind begeistert. Viele wollen nun ebenfalls das neue Land sehen und besiedeln. Von den schwärmerischen Beschreibungen Leifs angesteckt, bricht Monate später sein Bruder Thorwald nach Winland auf. Es gelingt ihm zwar, sein Ziel zu erreichen, doch seine Reise verläuft keinesfalls so friedlich wie die seines Bruders. Sie treffen auf ihnen bislang unbekannte Menschen, die sie Skrälinger nennen, was Winzlinge bedeutet. Diese Menschen sind die Vorfahren derjenigen Bewohner Nordamerikas, die wir heute Indianer nennen. Es kommt zu gewaltsamen Zusammenstößen mit den Skrälingern, in deren Folge das Unglück geschieht. Die Skrälinger schossen auf die Männer von Thorwald eine Zeit lang. Dann flüchteten sie, jeder so schnell er konnte. Thorwald fragte seine Gefährten, ob sie verwundet seien. Sie sagten nein. Ich habe eine Wunde unter dem Arm, sagte er. Ein Pfeil flog mir zwischen der Schiffsschanze und dem Schilde in den Arm. Hier ist der Pfeil. Er wird mein Tod sein. Nach diesen Worten stirbt Thorwald. Dies ist die erste Schlacht zwischen den sogenannten Weißen und den amerikanischen Ureinwohnern, der im Laufe der Geschichte noch viele folgen werden. Trotz der Kämpfe mit den Ureinwohnern legen die Grönländer in Nordamerika Siedlungen an, deren Überreste noch heute zu sehen sind. Immer wieder begeben sich mutige Männer und Frauen auf die große Fahrt. Unter ihnen ist Thorfinn Karlsefni, der sich fest vorgenommen hat, eine ständige Kolonie in Winland anzulegen. Er errichtet mit seinen 160 Gefolgsleuten eine Siedlung. Hier wird sein Sohn Snorri geboren. Doch sie halten es nur ganze 3 Jahre in Winland aus. Nach feindlichen Begegnungen mit den Eingeborenen gibt Thorfinn auf und kehrt nach Grönland zurück. Den Grönländern gelingt es schlussendlich nicht, dauerhaft in Nordamerika zu siedeln. Alle diese Geschehnisse um Leif Eriksson kennen wir durch historische Aufzeichnungen. Die Saga von den Grönländern wurde im 14. Jahrhundert von den Skalden, den Dichtern, aufgeschrieben, nachdem sie jahrhundertelang mündlich weitergegeben wurden. Bestätigt werden diese Erzählungen 1961 durch die Norweger Helge und Anne-Stine Ingstad, die die Siedlung L'Anse-aux-Meadows ausgraben und nachweisen können, dass sie normannischen Ursprungs sind. 1978 wird L'Anse-aux-Meadows zum Weltkulturerbe erklärt. Doch es sind vor allem die hochgeachteten Dichter, die Skalden, die uns mit ihren Erzählungen, den Sagas und ihren Heldenliedern, die in der sogenannten Edda aufgeschrieben sind, in die Welt des Wikingervolkes entführen. Eines Volkes, dessen großer Verbündeter das Meer ist. Fast 3 Jahrhunderte lang, von 793 bis zum Jahr 1066, beherrscht das Wikingervolk die nördlichen Meere, die Ostsee, die Nordsee und weite Teile des nördlichen Atlantiks. Sie bauen die besten Schiffe ihrer Zeit und sind die mutigsten Seemänner, die die Geschichte bis dahin gesehen hat. Als Seepiraten, Händler, Entdecker und Eroberer beherrschen sie nicht nur Skandinavien. Sie segeln auf dem Nordatlantik, plündern die Küsten Westeuropas und Nordafrikas und besiedeln Landstriche in England, auf Färöer, in der Normandie und um Kiew im heutigen Russland. Sie sind die Begründer eines neuen Volkes auf Island und finden eine zeitweise Heimat auf Grönland, die sie im 15. Jahrhundert wieder verlassen werden. Mutig und unerschrocken erobern sie neue Räume für sich und ihre Nachfahren. Ein Ereignis markiert schließlich das Ende der Wikingerzeit. Der Normanne Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie, zieht im Jahr 1066 mit seinen Kriegern nach England. Dort gelingt es ihm in der Schlacht bei Hastings, den letzten anglo-skandinavischen König Englands zu schlagen. Wilhelm der Eroberer wird zu Wilhelm I., der erste normannische König Englands. Ausgerechnet durch einen Nachfahren der Wikinger im Frankenland wird ein neues Zeitalter eingeläutet. Und es bedeutet das Ende der ruhmreichen Wikingerzeit. Bis heute stehen die Wikinger für Mut, Stärke und Stolz. Sie bevölkern Comic, Film, Videospiel, Fischkonserve, Schuhcreme und Würfelzucker. Fast immer mit dem berühmten Hörnerhelm auf dem Kopf. Doch der ist eine Erfindung der Neuzeit, genauer gesagt Richard Wagners. Für seinen Opernzyklus »Der Ring des Nibelungen« steckt er die Nordmänner in Fellkleidung, klebt ihnen Zottelbärte an und setzt ihnen diese markanten Helme auf, die sie in Wirklichkeit nie getragen haben. Die ruhmreiche Geschichte der Wikinger ist noch nicht zu Ende geschrieben. Eine besondere Angewohnheit der verwegenen Seefahrer beschert uns die Möglichkeit, immer noch etwas Neues über sie zu erfahren. Die Nordmänner liebten ihre geraubten und angehäuften Schätze über alles. Um sie vor schnöden Diebstählen zu sichern, versteckten sie sie besonders gut. Sie vergruben sie in der Erde. Neben einem Baum, hinter einen Felsen oder dort, wo im Sommer die Sonne unterging. Das erschien ihnen am sichersten. Nicht immer wurden diese Schätze allerdings wieder ausgegraben, weil der Besitzer im Kampf starb, weil die Siedlung samt Bewohner niedergebrannt wurde oder weil man fliehen musste. Und so liegen noch unermessliche Schätze unter der Grasnarbe Skandinaviens und der von Nordmännern besiedelten Länder begraben. Manchmal kommen sie ans Tageslicht. So fand der Besitzer des Spillinghofes auf der Insel Gotland im Jahr 1999 zufällig 67 Kilogramm Silberschmuck und Münzen und 20 Kilogramm Bronzeschmuck. In England fand man 2007 in der Nähe von Harrogate einen Schatz im Wert von 1,5 Millionen Euro. Und noch ein Überraschungsfund machte Schlagzeilen. 2012 fand ein britischer Hobbyforscher mit seiner Metallsonde einen großen Silberschatz, der Rätsel aufgibt. Auf den gefundenen Münzen aus der Wikingerzeit ist ein Herrscher abgebildet, der allen Historikern bisher unbekannt war. Muss die Geschichte der Wikinger neu geschrieben werden? Diese Frage werden die künftigen Archäologengenerationen beantworten müssen, die die Geheimnisse der Wikinger zu lüften versuchen und die uns so fremde und doch faszinierende Welt enträtseln helfen. Auf Wiederhören bei Audible.